Lektion 4, Hörtext 2, Aufgabe 2. Hören Sie das Gespräch zum Thema Heilfasten in zwei Teilen. Teil 1. In unserer Gesprächsreihe zu alternativen Heilverfahren möchten wir heute über das Thema Heilfasten sprechen. Wie funktioniert das Heilfasten? Welchen Nutzen hat das Heilfasten? Welche Erfahrungen machen die Fastenden? Schon in der Frühzeit musste der Mensch lernen, während begrenzter Zeiträume ohne Nahrung auszukommen. Deshalb legte der Körper Reserven in Form von Fett und Eiweiß an. Heute dagegen sind wir mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Wohin mit zu viel Eiweiß und zu viel Fett? Es lagert sich im Zwischenzellgewebe ab und ist Ursache für viele Zivilisationskrankheiten. Und genau da setzt der Körper beim Heilfasten an. Wenn er auf innere Ernährung umschaltet, greift er auf diese Reserven zurück und das hat einen klaren medizinischen Nutzen. Frau Roth, Sie sind Gesundheitsberaterin bei einer großen Krankenkasse. Mhm. Was genau versteht man unter Heilfasten und wie funktioniert das? Ja, also in der Regel fastet man zweimal im Jahr für etwa 7 Tage. Der Körper bekommt dann keine feste Nahrung. Und stattdessen trinkt man viel, am besten Mineralwasser oder Kräutertee. Außerdem sollte der Fastende wie gewohnt 3 Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen. Aber eben Nahrung in flüssiger Form, also Gemüsesaft oder frisch gekochte Gemüsebrühe. Wer einen empfindlichen Magen hat, könnte auch auf Haferschleim ausweichen. Bevor dann aber das eigentliche Heilfasten beginnt, muss der Körper vorbereitet werden. Man sollte also mindestens einen Entlastungstag einplanen, an dem vor allem viel Frischkost gegessen wird. Wichtig ist auch viel Bewegung, frische Luft und möglichst wenig Stress und auch kein Koffein mehr.